Kundgabe 6135. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.12.1954. Nehmet hin und esset. Nehmet hin und esset, so sprach ich zu meinen Jüngern, ihnen bei diesen Worten das Brot reichend, als Symbol des Himmelsbrotes, meines Wortes, das, Fleisch geworden, auf Erden, mitten unter ihnen weilte. Nehmet hin und trinket, sprach ich, als ich ihnen den Wein reichte, der ihnen, gleich wie mein Blut, die Kraft meines Wortes zugeführt werden sollte zur Stärkung. Brot und Wein waren Symbol für Fleisch und Blut. Und da ich das Fleisch gewordene Wort selbst bin, konnte ich auch sagen, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Denn durch meinen Tod erst machte ich es möglich, dass ihr mein Wort in euch vernehmen konntet. Durch meinen Tod erst sprengte ich die Fesseln, die euch in der Finsternis hielten. Verstehet doch, mein Wort muss euch ertönen, wollet ihr selig werden. Und mein Wort muss von euch hungrig entgegengenommen werden. Ihr müsset es essen und eurer Seele die Nahrung zuführen, dass sie leben kann. Denn mein Wort birgt in sich die Kraft, die ihr das Leben gibt. Fleisch und Blut gehört zum Leben. Und ich starb für euch, damit ihr das Leben habet. Das Brot des Lebens ist mein Wort. Ich selbst bin das Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden. Gibt es wohl eine verständlichere Erklärung für das Abendmahl, das ich mit meinen Jüngern gehalten habe? Und immer, wenn ihr mein Wort empfanget und es hungernd in euch aufnehmet, werdet ihr auch meiner gedenken. Ihr könnet mein Wort nicht anders als in Gedanken an mich entgegennehmen, weil der, der zu euch spricht, nicht in Vergessenheit geraten kann, solange ihr ihn anhört. Als ich meinen Jüngern das Brot brach, als ich ihnen den Wein reichte, wusste ich doch, dass nur mein Wort die Verbindung zwischen mir und den Menschen hergestellt und bewies. Ich wusste es, dass sie nur zum Ziel gelangen konnten, wenn sie mich ständig zu sich sprechen ließen. Ich wusste ferner, dass sie glauben mussten an mein Erlösungswerk. Ich wusste, was vor mir lag, dass ich mein Leben hingeben musste für die Menschen, um sie zu erlösen. Und im Hinblick darauf sprach ich die Worte, der für euch hingegeben wird, das für euch vergossen wird. Das ewige Wort selbst sprach zu den Menschen. Nehmet hin und esset. Nehmet hin und trinket. Und ihr Menschen müsset die innige Verbindung herstellen mit mir, um meine Ansprache zu vernehmen, um von mir gespeist zu werden mit dem Brot des Himmels, um mit mir das Abendmahl halten zu können. Und ihr könnet diese innige Verbindung mit mir wieder nur herstellen, durch Wirken in Liebe. Dann erst nehmet ihr mich selbst in euch auf. Dann werdet ihr durchströmt von der Kraft meiner Liebe. Mein Blut sichert euch das Leben. Dann teile ich euch aus mit vollen Händen. Dann wird eure Seele nimmer Hunger und Durst leiden. Denn ich selbst werde sie sättigen und tränken. Ich selbst werde ihr das Abendmahl bieten. Ich werde das Brot brechen und den Wein reichen allen, die empfangen wollen. Und diese werden mein Fleisch und mein Blut genießen. Und ihre Seelen werden leben ewiglich. Amen.